Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Zeitweise. Ja, hallo. Und mit Martin. Wie immer. Genau. Heute wieder zu dritt. Marcel ist wieder mit dabei. Ich habe dann noch einen Nachtrag zur nächsten Sendung, wie wir das öfter so mal machen am Anfang. Ein Nachtrag zur nächsten Sendung. Nachtrag zur nächsten Sendung, die in meiner Welt natürlich dann temporal umgekehrt die letzte Sendung ist. Weil, okay. Ja, ich bin so ein bisschen durch den Wind. Du bist gerade jünger oder was? Ja, ich werde immer jünger und rückwärts in der Zeit. Du kennst doch die Doctor Who-Folge nicht. Wir nehmen chronologisch rückwärts auf. Egal. Auf jeden Fall in der letzten Sendung habe ich behauptet, dass wieder zeitlich umgekehrt Z älter als Dune gewesen wäre. Ja, das habe ich aber währenddessen schon hergoogelt und habe ich das falsch beantwortet? Nein, du hattest recht. Das ist nochmal, ich wollte nur nochmal explizit zu Kreuze kriechen. Das ist natürlich Unsinn, was ich da erzählt habe. Okay. Dune ist älter als Z. Ja, und dann? Zeit ist hier geklärt. Es ist geklärt und wir können so zum wichtigen Teil kommen, nämlich Lion. Ja. Ja, Lion ist draußen. Mhm. Jetzt endlich. Und die Airs. Und die Airs auch, ja. Und der ganze schon neue Scheiß und lauter viel Kram und so. Mhm. Mhm. Gleich installiert, oder? Ja, war ja schon installiert. Ist ja der GM. Ach so, bei dir. Ja. Bei mir jetzt nicht. Also schon, bei manchen Geräten. Nicht bei allen. Ja, ich vertrete da die Endnutzerperspektive und habe das ganz brav erst installiert, als es auch wirklich draußen war. Ja, ich habe auch so ein bisschen Paranoia immer und deswegen habe ich es nochmal runtergeladen, wie es dann draußen war, damit ich auch die Version habe, die draußen ist. Weil zum Beispiel beim Xcode 4.1 war das ja so, dass die GM nicht die GM war, sondern die Xcode 4.1 aus dem Store. Das ist total blöd. Genau. Xcode 4.1, nee, was fängt man bei Lion an? Also wir haben ja schon irgendwie, wir haben die Präsi mehrfach gesehen, was denn so an User-Features drin ist. Wir können ja mal über unsere Lieblingsfeatures reden. Unsere Lieblingsfeatures, ja. Also ich hab ein Lieblingsfeature, das klingt total albern, weil es irgendwie so ein kleines Ding ist. Und mir ist es auch erst letztens aufgefallen, dass das jetzt geht. Aber wenn du mehrere Folder selektierst, dann kriegst du jetzt, wenn du einen Kontextklick machst, so die Auswahl, mach einen Folder mit diesen Foldern da drin. So, group this, ja, tralala, das in einer Folder. Und das ist super. Das habe ich schon immer gebraucht und ich habe es vermisst und jetzt ist es da. Und das macht er dann auf derselben Ebene, oder? Das macht auf derselben Ebene, genau. Ich mache diese Folder eine Ebene tiefer in den Folder, den du anlegst. Der heißt dann Untitled, da kannst du dann auch eingeben, wie er heißen soll. Also was ich ja gerne auch habe, ist diese Aufklappansicht, diese alte von macOS 9 noch, wo du praktisch den kompletten, wo du ein paar Bäume sehen kannst. Und wenn du da so eine Selektion über mehrere Bereiche hast, hast du es auch ausprobiert, was dann passiert? Das wäre interessant. Das habe ich noch nicht ausprobiert, nein. War wahrscheinlich irgendwie auf der obersten Ebene oder so. Wahrscheinlich, wie auch immer. Oder es geht halt nicht. Oder Weil ich habe da gemerkt, worauf ich mich ja ein bisschen gefreut habe, ist, dass im Finder jetzt auch Kopieren mit Mergen von Foldern funktionieren soll. Mhm. Ja, das heißt, dass du so wie wenn du es einfach im Unix-Copy machst oder auf anderen Systemen, wenn du was hinkopierst, dass er halt einfach die Hierarchie da reinkopiert und nicht den kompletten Zielfolder ersetzt. Ja, es ist so, auf dem Mac ist dann immer so, ersetzt halt was, aber du kannst nicht zwei Folder zusammen mergen. Und jetzt fragt er da, ob du beides behalten willst. Was so ein bisschen unangenehm dabei ist, er macht es nur, wenn du keine Files hast, die gleich sind. Also die gleich heißen, aber unterschiedlich sind. Ja? Das heißt, er mergt nur dann, wenn er es komplett ohne Verlust mergen kann. Ja? Okay. Was ein bisschen nervig ist, weil ich will ja eigentlich dann so einen Folder updaten mit dem neueren von woanders und mich keine Gedanken drüber machen. Und das geht nach wie vor nur über Copy, aber nicht über die UI. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass diese Merge-UI irgendwie nur ab und zu kam und ich habe nicht kapiert, warum. Ja, das wird genau der große Punkt. Genau. Sobald da ein File drin ist, das gleich heißt, aber einen unterschiedlichen Inhalt oder unterschiedliches Change-Date hat, kriegst du nur die normale Replace-Folder-Geschichte wie früher auch. Hm. Ja, insofern ist das nur so ein, okay, es geht jetzt in manchen Fällen und das sind die Fälle, die mich gar nicht so interessieren. Tja. Ja, sehe ich auch so. Was ich jetzt gar nicht aufgeschrieben hatte, aber was mir gerade einfällt, weil ich es gerade gemacht habe, man kann ja jetzt mit FileVault 2 nicht nur so ganze Platten blockweise verschlüsseln, sondern auch USB-Sticks, was voll praktisch ist. Ja. Weil das ist auch schön ins System eingebaut mit Keychain und so, kannst du automatisch sagen, so hier will ich immer mit Keychain automatisch mounten. Alles wunderbar. Okay, aber geht halt dann nur mit Line. Mit Line. Ja. Und dem Passwort, aber das ist ja eh der Sinn der Geschichte, ja, meistens an der Stelle. Und für Time Machine ist es natürlich auch wichtig, um auf unser Standardthema zurückzukommen. Weil da kann man jetzt auch ganz einfach verschlüsselte Time Machine Backups machen. Mhm. Gut. Ja. Was ist sonst noch doll? Ich habe festgestellt, ich habe mich an Mission Control gewöhnt. Ich fand es zuerst total albern. Und dann irgendwie so nach einem Monat oder so nutzen, ist mir dann aufgefallen, dass es eigentlich ganz cool ist, gerade mit den Gesten zusammen. Ja, also Mission Control wohlgemerkt ist nicht. Das Mission Control ist die Zusammenführung von Exposé und Spaces, die einem so spontan erlaubt, neue Spaces aufzumachen, durch die Gegend ziehen oder das Fenster zu wechseln und Kontext zu machen und sowas. Mhm. Ja, muss ich auch feststellen, dass das für mich eine gute Kombination ist. Also ich habe Spaces alleine nicht benutzt vorher und jetzt über die Geschichte benutze ich es ein bisschen auch mit den Gesten links-rechts wischen zwischen den Spaces hin und her, die dann eher so implizit erstellt werden. Gefällt mir auch sehr gut und ja, fand ich eine gute Veränderung. Da ist mir auch aufgefallen, wenn du jetzt Application Exposé machst und du hast eine dokumentbasierte Geschichte, oh ja, dann kriegst du unten so ein Coverflow-eskes Ding, wo du alle Recent Files siehst. Also nicht dieses Coverflow, sondern so eine Leiste mit Icon-Ansichten von den Recent Files. Genau, aber an den Seiten verhält sich halt wie Coverflow. Also die haben irgendwie das so ein bisschen aufgepimpt. Das haben sie auch verwendet in dem All My Files-Ding im Finder, was ich ja eher so ein bisschen seltsam finde. Ist halt cool, wenn die App, die du benutzt, einen Quick-Look-Plugin hat, dann siehst du halt auch gleich, wie die Dokumente aussehen und kannst unten gleich direkt auswählen, was du haben willst. Das ist auch noch ein Lieblingsfeature von mir, die Spotlight-Geschichte. Rechts oben kriegt jetzt automatisch, wenn man mit der Maus ein bisschen länger hängen bleibt, links einen Quick-Look von dem Dokument und man kann das File rausdragen auf eine App zum Beispiel. Das ging vorher auch nicht, glaube ich. Okay. So wenn man praktisch, weiß nicht, ich habe ja immer, ich schaue gern Dateien, die textbasiert sind, einfach mal in Sabisa Edit an, aber manche haben halt nicht den Autoöffner auf Sabisa Edit und so Geschichten kann man da gut machen. Apropos, gefällt mir sehr gut. Der Autoöffner ist jetzt, glaube ich, auch ein Button. Also nicht der Autoöffner, sondern wenn du was in der Vorschau ansiehst, dann hast du, glaube ich, einen Button jetzt. Es gibt den Quick-Look, meinst du? Button, genau. Quick-Look, wo du dann sagen kannst, öffne in Photoshop, was weiß ich. Ah, okay. Ja. Aber zu Mission Control, ich bin ja einer der wenigen, die Spaces genutzt haben. Und ich fand Exposé so immer so verdammt scheiße. Und ich finde dieses Merging zwischen diesen beiden Sachen eigentlich super. Und sie haben die Spaces, glaube ich, fast gefixt, weil die waren wirklich schrecklich. Das Hauptproblem waren ja immer die Pop-Up-Windows, die dann irgendwo gelandet sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie das jetzt hingekriegt haben, weil die sind, glaube ich, auch irgendwo in einem Space. Also ich finde es halt viel angenehmer, dass du jetzt mehr Überblick hast und einfacher neue Spaces erzeugen kannst, indem du einfach so Fenster durch die Gegend ziehst. Ja, ja, das vor allem, ich glaube, dass sie es jetzt linear gemacht haben, nur in die Horizontale die Spaces, ist leichter, um sich zurechtzufinden. Weil so hattest du dann immer so eine 2D-Ansicht, also 3x3 bei den Spaces zum Beispiel. Ja, aber wenn du 9 Spaces haben wolltest, dann war das halt so. Da musstest du dann immer gucken, wo bin ich genau. Und gerade mit den Gesten, mir gefällt es sehr, sehr gut, das Mission Control. Ja, es ist irgendwie so jetzt eine Linie drin. Also sie haben ja da Dashboard auch mit reingenommen quasi als immer ganz links. Und Fullscreen-Apps sind ja quasi auch ihr eigenes Space. Ja, also da kannst du ja auch so mit der Drei-Finger-Wischgeste links und rechts weiter scrollen zum nächsten Space quasi von der Fullscreen-App. Und das fühlt sich halt so alles aus einem Guss an. Das finde ich gut. Ja. Da bin ich mir noch nicht sicher, inwiefern das den Computer einfach blockiert, wenn da so viel Zeug auf ist. Weil da gibt es ja auch eine Live-Preview in der Mission Control. Also Flash und Zeug läuft da weiter. Ja, das ist aber so, wie es immer schon war. Also wenn du ein Fenster offen hast, dann läuft es weiter. Also ich habe halt ich habe einen Computer, der ist 4 Jahre alt. Und ich merke da halt, wenn ich... Aber er ist schon 64-Bit schon. Wenn ich die Widgets aufmache, dann dauert das ungefähr 10 Minuten, bis da überhaupt was passiert. Also wenn ich zum Beispiel den Taschenrechner benutzen möchte. Naja, aber das Problem ist jetzt nicht so sehr, dass dein Computer 4 Jahre alt ist, sondern dass du keine SSD eingebaut hast. Ja, das mag sein. Ja, das kommt noch. Da träume ich noch davon. Ich hätte, glaube ich, lieber links den App Launcher gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das ist so eins von den Dingen, die musste ich extrem lernen und das nervt mich ein bisschen, dass die Geste so schwierig ist für den App Launcher. Also für mich, ich weiß nicht, Kennt ihr die Geste? Das ist so dieses 4 bis 5 Finger Knüll-Ding. Und ich habe das erst nicht hinbekommen, wie das funktionieren soll, und habe gebraucht, bis ich verstanden habe, wie ich diese Geste auslöse. Mhm. Ich benutze ja die Magic Mighty Super Duper Maus. Da geht das, glaube ich, nicht, oder? Weiß ich nicht. Magic oder Mighty? Ja, die Super Touch Quatsch. Super Touch Quatsch. Weiß ich nicht. Ich habe mir da irgendwie Fingerkrämpfe geholt und die hier wieder weggepackt. Aber mit dem Tragic MacPad geht es ganz gut, weil es halt so groß ist. Auf dem Laptop ist es ein bisschen knapp. Mit den 4 bis 5 Fingern. Aber für die es noch nicht wissen, so ein Pinch praktisch mit allen Fingern macht die Launch. Wie heißt das Ding? Launch Control. Ja, ist auch scheiße. Launch Control auf und in die andere Richtung macht es wieder weg, beziehungsweise auch nochmal in die andere Richtung. Dann Desktop macht der Desktop Exposé, dass man den Desktop sieht. Ja. Ja, also es ist praktisch noch alles da, es ist alles ein bisschen anders und ich finde auch irgendwie stimmiger zusammengeschmissen. Ich muss aber sagen, Launch Control finde ich gar nicht so schlecht. Ja, also nicht, dass ich es groß benutzen würde, ich bin nach wie vor jemand, der spotlightet, aber so, man kann sich halt seinen Abfolder einfacher abstrahieren und ich finde das schon okay. Es ist eine UI-Katastrophe. Also es funktioniert halt so wie auf dem iPhone und das ist halt echt nervig. Das, was du gerade im Finder schön gesagt hast, du endlich mal mehrere Items anklicken Launchpad kannst. Launchpad heißt das Ding übrigens nicht. Launchpad. Okay, sehr gut. Das, was du im Finder jetzt gerade dich gefreut hast, dass du es endlich hast, nämlich Zeug selektieren und dann mach in einen neuen Ordner, das geht halt da nicht. Du musst jedes einzeln hindrängen. Ja, das ist genau das Problem. Launchpad ist gut zum Benutzen, aber zum Editieren. Ich meine, wir haben einen Desktop. Ja. Steve Jobs verkündet da toll, oh, wir haben jetzt Touchgeräte. Wir machen da jetzt alles extra so, wie es für diese Eingabeart besser ist, was eine kluge Entscheidung war. Und jetzt machen sie es zurück auf den Desktop, wo das Paradigma Quatsch ist. Da will ich eine Liste haben, wo ich das umsortieren kann, löschen mit Delete und eben schnell editieren, anstatt da zu pressen. Aber da brauchen wir uns auch nichts vormachen, das ist echt nur ein Übergangsding. Genau das habe ich mir an der Stelle gedacht. Wir stehlen euch demnächst das Dateisystem, meine Damen und Herren. Bereitet euch darauf vor und deshalb habt ihr jetzt auch eine Ansicht auf die Programme, die ihr kennt irgendwie, aber mit der wir auch nicht ganz zufrieden sind. Und was ich da gerne hätte, ist eine Suche. Launchpad. Ja, kannst du nicht zumindest Spotlight tippen? Einfach, oder? Ich glaube, du kannst zumindest tippen. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß es jetzt nicht wirklich. Ja. Wäre toll. Also da gäbe es Verbesserungspotenzial, aber wahrscheinlich geht es eher in die andere Richtung, wenn erst das Dateisystem langsam auf dem Weg nach draußen ist. Ja. Und die üblichen, also ich finde ganz gut, dass das Dashboard da links ist, wo ich es einfach ignorieren kann, komplett, ist mir nicht mehr so irgendwo drüber haut, aber ich nutze es jetzt, glaube ich, werde es in dem Kontext noch weniger nutzen, als ich es eh schon genutzt habe. Insofern würde ich es auch wahrscheinlich gerne abschalten. Ich habe gerade wieder diesen Anfall von, vielleicht kann man das ja doch benutzen. Das habe ich so alle 2-3 Jahre mal, habe ich so die Idee, so, es wäre doch schön, wenn man irgendwie mal Dashboard benutzen würde und dann fällt mir wieder auf, wie scheiße das alles ist. Was für mich von Line so das großartigste, tollste, am besten Hurra-Hurra-Feature ist Mail. Weil die neue UI von Mail, die sagt mir echt zu. Und zwar, was mir vor allem zusagt, ist gar nicht so sehr dieses große, die große Table View mit den Mails drin, wo du quasi schon ein bisschen mehr siehst, die so iPhone-esque aus oder auch iPad-mäßig aussieht, sondern diese Favorite Bar, dass du dir iMap-Folder oben in so eine Bar reindrängen kannst, wo du dann gleich auf einen Blick siehst, in dem Folder habe ich so viel, in dem Folder so viel. Und ich habe halt auch viele Folder, die will ich gar nicht ständig im Blick haben. Aber ich habe eben so eine Handvoll, da will ich immer gucken, ist da neue Mail da, muss ich da drauf reagieren, und dafür ist das großartig. Interessanterweise habe ich das in der Keynote gesehen, dass es die gibt oder irgendwo in den Erklärungen, aber ich wusste selbst bei deiner Beschreibung nicht mehr, was du meinst. Mhm. Also im Endeffekt diese Bookmarks-Bar vom Safari, da kannst du dir deine iMap-Folder, also alles, was du irgendwie in dieser Source-List hast, hindrängen und hinmachen. Ja, ja. Muss ich demnächst auch machen, weil ich habe da auch im Endeffekt 3 und ich finde es immer nervig, sie so einzeln durchzusteppen. Ja. Ja. Und ich habe halt nicht nur Inboxen, die ich im Auge halten will, sondern halt auch irgendwie Folder, wo automatisch was wegsortiert wird, aber trotzdem halt sehen möchte, so habe ich jetzt irgendwie eine neue Spam-Mail bekommen von Amazon oder so und dann, ja. Ja. Ich habe mir auch gleich die Absender-Icons eingeblendet in diese große Table View, damit ich sehe, was Sache ist. Finde ich ein super Feature, auch dass man ein bisschen reinlesen kann schon in die Mail, auch wenn nicht so viele gleichzeitig angezeigt werden, aber das finde ich okay. Was mich ein bisschen genervt hat, aber das ist ein Bug, der hoffentlich bald gefixt wird, ist, dass natürlich, sobald ich diese Ansicht anhab, will ich dann für alles, was irgendwie relevant ist, Bilder haben. Also mache ich dann Add to Address Book und add dann Bild. Und dann muss ich Mail neu starten, damit ich das auch sehe. Ja, dann nicht mehr so, ich weiß, dass es geht, ich weiß, dass ihr die Information haben könnt, das Adressbuch broadcastet, das, wenn ihr schon mir das so schön das Bild um die Ohren knallt, dann macht es auch richtig. Aber ich habe noch keinen Bug gefallen. Aber nichtsdestotrotz gefällt es mir sehr gut so und hat auch gut geklappt. Also ich habe einen relativ großen Mail-Account. Das Importieren hat ein bisschen gedauert. Und wie immer. Seitdem klappt es eigentlich. Man kann Anhänge durchsuchen. Und das finde ich fantastisch. Weil ich habe so oft nach Anhängen gesucht und brauchte dieses File und das stand im Anhang drin und nicht in der Mail. Ich finde es super. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert. Da muss ich ja leider auch sagen, diese ganzen tollen neuen Suchfunktionen habe ich auch nicht komplett ausprobiert, aber es ist so, es ist eine gute Idee, jetzt da so eine Syntax zu haben, wo du praktisch, also wenn man jetzt irgendwas eintippt, was er als irgendwas erkennt, zum Beispiel den Namen von der Person, dann kann man die anklicken in dem Vorschlag, in dem Autocomplete unten drunter und dann sagt er gleich, okay, das ist eine Person. Dann weiß er, dass es eine Person ist, also hat er davor eben in dieser Kapsel so Suchbegriffe wie from oder to oder alles Mögliche, die man auswählen kann und diese mächtigen Filter relativ nett präsentiert, finde ich schon gut. Und die funktionieren auch in Spotlight im Finder jetzt. Also wenn man im Finder sowas angibt, kann man das auch machen. Da kann man zum Beispiel alle Files suchen, die jetzt von jemandem, die man gemailt bekommen hat von einer gewissen Person. Konnte man vorher auch schon, ja. Mhm. Aber jetzt hat es endlich so eine UI, die man auch entdecken kann. Finde ich gut. Da gibt es ja im Finder noch dieses neuen Ordner, virtuellen Ordner, alle deine Dateien. Mhm. Ich finde es ganz lustig, wofür ich den jetzt gestern genutzt habe, nämlich um Sachen wegzuwerfen. Der hat mir da zum Beispiel die großen Bilder gezeigt, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Da habe ich ein bisschen hingescrollt, so alte Sachen, die schon lange nicht mehr aufgemacht wurden und habe dann schön weggeworfen. Ich finde es eigentlich ganz, ganz nett so zu sehen, welche Medien habe ich da. Das geht natürlich auch auf dieses Weg vom Filesystem-Paradigma, nämlich das eben Files danach zu sortieren, was ist das überhaupt. Ja. Bin mal gespannt, wie gut ich die benutze. Was ich zu Mail noch erwähnen wollte, ist dieses neue Threading. Mhm. Das gefällt mir eigentlich sogar. Ne? Also es hat so diesen Wermutstropfen, dass ich jetzt endgültig mich davon verabschieden werde, unter Mails zu antworten, sondern so diesen Tofu-Style irgendwie dann doch zu verinnerlichen, wie das wohl der Rest der Welt getan hat. Aber so diese Ansicht mit immer nur das Neue anzuzeigen, so als kleine Textschnipsel, so sortiert untereinander, die gefällt mir. Was mir dann noch viel mehr gefällt, ist so Related Mails. Also, das ist jetzt, wo Mail nicht erkennt, dass es ein Thread ist, er trotzdem noch mir es anzeigen kann als Antwort auf irgendwas. Also gerade für mich, der ja praktisch deine Support-Konversation immer so als BCC mitliest, ist es göttlich, weil jetzt habe ich da ein Thread auf einmal, was vorher nicht erkannt wurde als solche. Wie kommst du da drauf? Das ist in View ein Unterpunkt und du kannst, glaube ich, in Preferences noch einstellen, dass du Related Mail immer anzeigen willst. Ja. Mhm. Aber du kannst praktisch bei der Mail sagen Related Mails und dann ist es so, dass es in dem Viewer so ein Thread gibt im Endeffekt, genauso angezeigt wie die Threads, aber links in der Table View wird nicht so zusammengefasst. Das heißt, da sind die einzelnen Mails noch so verteilt, wo sie halt so sind. Also was mir da aufgefallen ist, ich habe mir als erstes gedacht, oh Gott, was habe ich den anderen Leuten angetan, die schon Threaded View haben und ich habe immer wie Kraut und Rüben gepostet und auf Antwort geklickt, wo überhaupt keine Antwort war und so. Es wird einem ja erst bewusst, wenn man so ein Feature hat. Das ist ja wie bei Twitter. Wenn du auf Antwort klickst, dann hast du eben so eine Thread-Darstellung. Mhm. Wenn du einfach so antwortest, ja gut, aber hast du es nicht. So Threading gab es ja schon vorher auch. Das musste man halt nur anmachen. Aber du willst sagen, du hast Mail nicht so benutzt, dass Mail man irgendwas so benutzt, sinnvoll erkennen könnte. Ja. Das war Old-Style-Recruit, retweeted, wenn man es... Ja, genau. Ja. Old-Style-Replied. Oh, ja. Ja, nee, also Mail gefällt mir sehr gut. Auch Was ich ein bisschen seltsam finde, ist dieses Adressbuch. Also dieses, wir machen da so ein physikalisches Adressbuchfenster, der die Geschichte. Eumorphismus. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Geht für mich ein bisschen in die falsche Richtung. Ich verstehe es, dass die Leute irgendwie hübsch finden können. Also ich habe dazu einen ganz gut. Ich weiß nicht, ob es Syracuse war oder ob es jemand anders war, aber der Satz war, dieses Interface schreibt Checks, die man nicht einlösen kann. Das ist schön. Halt richtig, weil das ist ein Buch und an sich ist die UI, finde ich, das ist auch schön, aber man kann in dem Buch nicht blättern, man kann mit diesem Bookmark nichts machen, ja, und das ist halt irgendwie, fühlt sich ein bisschen seltsam an. Ich finde es jetzt nicht schlecht an sich, sondern ich habe dazu jetzt irgendwie, ich finde es nicht sonderlich schlecht, ich finde es nicht sonderlich gut, ehrlich gesagt, aber so diese Intention von, das müsste man jetzt eigentlich blättern können, die hat man irgendwie schon und gerade so als unbedarfter Nutzer ist, glaube ich, schwierig zu verstehen, warum ich jetzt in iBooks blättern kann und hier auf dem Mac in Adressbook nicht. Ja. Was ich ein bisschen schade fand, sowohl Adressbuch, iCal als auch Mail, dass sie dieses Paradigma, was sie irgendwie so schleichend eingeführt haben mit diesen Spalten, also dass du Spalten hast, da sind irgendwelche Infos drin, nicht genutzt haben für Eingabe. Also ich finde die Eingabe bei iCal immer noch schrecklich. Wenn ich einen Termin eingebe, poppt da so ein Popover auf, wo ich dann da rumhühnern kann, anstatt eine Spalte zum Editieren zu haben, wie man es aus Xcode kennt. oder bei Mail auch die Mail-Regeln zu editieren. Das ist halt immer noch so Steinzeit. Ja, da hat sich nichts getan bei den Regeln. Ja. Bei iCal gibt es aber jetzt dieses neue, super tolle, mach doch mal schnell einen Termin-Feature, wo man einfach eingeben kann, so nächsten Mittwoch um 3 Treffen mit Marcel und dann macht er daraus einen Termin. Ja. Das habe ich gelesen und habe mich gefragt, inwiefern das schneller geht. Sein soll, aber ich vielleicht. Das, also, wenn ich einen Termin anlege, ist das im Regelfall schneller. Da muss, muss ich erst nicht hin navigieren und dann irgendwie suchen, sondern kann ich einfach so um 3 mit Marcel irgendwie essen und dann, boom, ist das dran. Also, sehe ich auch so. Also, mit Fantastical habe ich gemerkt, wie viel Zeit es spart. Der Vorteil bei Fantastical ist halt noch oben drauf, dass du wirklich auch siehst, was da gleich passt. Hm. Und mit dem eingebauten Feature bist du jetzt mehr so Fire and irgendwas wird schon passieren. Ja, ja, irgendwas also, Modus. Das, aber es funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Ja. Also auch ausgeschrieben 3 und weiß er dann, ob es 15 Uhr ist oder 3 Uhr nachts? Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ja, aber ich komme ihm dann schon ein bisschen entgegen und travel dann 15 Uhr oder ja, so. Okay. Ja. Also es hat halt so dieses alte Paradigma eigentlich so ein bisschen entgegenkommen und ein bisschen drauf einstellen, dann funktioniert so ein Feature gut. Mhm. Ja, also diese Grenzfälle, die nicht funktionieren, sind nicht so schlimm. Mhm. Und wenn sie sind Lacher, ist auch gut. Ja. Dann muss ich noch jammern über so ein persönliches Problem von mir und wollte eigentlich auch mal fragen, so, ob irgendjemand anders das noch hat. Weil ich bin da jetzt irgendwie auch schon seit ein paar Wochen mit dem Bug-Reporter bei Apple irgendwie im Zwiegespräch und das ließ sich bisher noch nicht eingrenzen, woran es liegt. Und zwar, ich habe so einen rechts unten iMac zu Hause, einen aktuellen rechts unten iMac und habe daran ein Dell-Display 24 Zoll noch angeschlossen über ein Display-Port-Kabel. Mhm. Ja, und das ist so ein normales DisplayPort-Kabel mit so einem DisplayPort auf Mini-DisplayPort-Adapter. Und wenn ich jetzt den Mac hochfahre und arbeite, ist alles super. Und seit Lion ist es halt so, dass irgendwie nach 2 oder 3 Tagen Uptime schleichend die Grafik irgendwie degradiert. Ne? Da werden dann plötzlich, wenn ich Fenster von einem Monitor auf den anderen ziehe, werden die irgendwie so pink oder es gibt irgendwie Pixelrauschen. Oder ganz cool hatte aber ich auch schon. Aber es ist fensterweise. Es ist fensterweise. Nicht der komplette Monitor. Nein, oder so. Es ist fensterweise. Und das ist auch so, dass das nur neue Fenster betrifft. Also die alten Fenster, die einen Buffer haben, der schon älter erzeugt worden ist, die sind alle wunderbar. Aber so, wenn ich ein neues Fenster aufmache, dann ist da irgendwie, das ist fehlfarbig, pixelrauschig oder so. Manchmal hatte ich sogar so, dass der Schatten von dem Fenster dann verpixelt war. Das Fenster war in Ordnung, aber der Schatten war kaputt. Okay. Total seltsame Scheiße und falls das irgendjemand auch noch hat, bitte sagt doch mal Bescheid. Die Jungs bei Apple wissen nicht, woran es liegen kann. Eieiei. Was mir fehlt, wenn wir jetzt schon bei den Schattenseiten sind, ist, es gab immer so eine schöne Anzeige, also das war eigentlich auch schon schrecklich genug, es gab eine schöne Anzeige in den Finder-Fenstern unten, wie viel Platz noch auf dem Volume ist. Mhm. und die ist jetzt weg, weil das wegrationalisiert wurde. Habt ihr da irgendwie eine Lösung, wie man das schnell und auf einen Blick sehen kann? Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir auch nicht. Das ist halt ein Feature, was ich immer brauche, weil meine Platte immer so voll ist. Ja, ich habe das auch viel benutzt, aber inzwischen habe ich habe die Situation wieder aufgelöst, ja. Wo ich das brauche. Deswegen, also auf dem MacBook Air würde ich sehen, aber da habe ich auch meistens iStep Menus rechts oben. Also iStep Menus wäre mein Hinweis dafür, weil der hat einfach eine schöne Übersicht über alle angeschlossenen Medien und wie viel Platz da frei ist und funktioniert auch offline schon. Und ohne iStep Menus komme ich sowieso nicht klar. Ich muss sehen, was da abgeht, wer da gerade 100% CPU verbraucht. Hm. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich hab mit diesem neuen Finder noch nicht so viel rumgespielt, außer dass ich AirDrop gemacht habe. Ja. Also hier wird gerade vorgeschlagen im Chat View Status Bar. Gibt es einfach doch noch vielleicht. Okay. Gut, dankeschön. Ja. Weil lustigerweise ist es auch gleich relevant gewesen. Ich habe nämlich versucht, einen Xcode zu installieren über den App Store. Hat auch wunderbar funktioniert, das runterzuladen. Dann habe ich das gestartet und dann kam, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte schauen Sie ins Logfile. Okay. War also keine Meldung, warum jetzt, was für Fehler. Im Logfile stand dann, die Platte ist voll. Die hier, Marcel, oder? So hier unten die Status. Genau, die da unten. Ja. Ja, kann man anschalten. Okay, wunderschön. Ist nämlich Lion, was wir hier haben. Ja. Also da fand ich sehr lustig, dass er mir eine Rückmeldung gibt, dass ein Fehler aufgetreten ist, dass ich in irgendein Logfile gucken muss, von dem man, an die man ja nicht mehr so einfach rankommt, dadurch, dass sie irgendwelche Ordner versteckt haben jetzt. Es gibt halt immer noch halt über die Konsole recht simpel, das muss man auch wissen, aber Google fixt es dann für einen. Eine Google-Suche. Wäre ja auch ein Knopf gewesen, den man da machen hätte können, sodass der Konsole-App mit dem Logfile aufgeht, anstatt den Text, aber egal. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, dass es sowas Triviales wie war, wie der Plattenplatz ist voll und er kann deswegen nicht installieren. Das hätte ich schon erwartet, dass mir der Installer sowas sagt. Ja, nee. Aber also, was mich da auch irritiert, ist, dass dieses jetzt über den App Store vertriebene Xcode, dass er das Xcode ist, das alle verwenden sollen jetzt, also praktisch. Mhm. Auch als Entwickler hat man jetzt auf der Entwicklerseite so einen Link auf dem App Store dann für die jetzige Version, die du verwenden sollst. Das hat auch keinerlei Optionen mehr. Man konnte früher so die Location ändern, wo man es hin installiert und gerade als Entwickler muss man mehrere Versionen da installieren das und das ist alles so ein bisschen schräg und ich weiß auch nicht, also man hat im App Store dann einen Link, wo man sich Xcode runterlädt und dann steht, nachdem man es runtergeladen hat, steht da installiert. Aber was installiert ist, natürlich die Install-Xcode-App, die du wieder starten musst, genauso wie bei Lion jetzt, um dann eben so zu installieren. Also da, irgendwas ist da schief. Also ist klar, man kann es über Mac App Store vertreiben, aber muss man es wirklich? Nee, also gerade so, wenn du eben iOS entwickelst auch und die iOS Developer-Seeds halt verwendest, dann musst du ja jedes Mal auch einen neuen Xcode installieren für diesen Developer-Seed. Und den dann irgendwie immer parallel zu dem 4.1 installierten, den du über den Mac App Store installiert hast, dann ist das doch alles Kacke. Ja. Naja, das ist irgendwie ist das da so ein bisschen anstrengend gerade. Und da kommt noch mein Problem obendrauf. Also ich habe ja irgendwie mal 4.2. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich erst die Beta installiere und danach wieder ein altes Xcode, dann geht nichts mehr. Ja. Ich muss das immer in der richtigen Reihenfolge installieren. Das heißt, ich muss dann wirklich beide Entwicklertools runterschmeißen und dann jetzt die 4.1 installieren und dann nochmal 4.2. Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber es ist so ein Entwicklerproblem. Hattest du es jetzt gesagt, wie es geht? View Show Status Bar. Okay, gut. Also, irgendwas piept hier. Danke. Ja. Du bist raus. Ich kann ja hier nichts ausschalten, weil dann... Ach, scheiße. Ah, ja. Entschuldigung. Piep. Piep. Ich hatte noch einen Punkt, den ich sehr tragisch, traurig fand, weil es so toll gewesen wäre. Und zwar hätte ich mir für Safari gewünscht, durch die Swipe-Geste die Tabs zu wechseln. Aber vielleicht liegt es daran, wie ich Safari benutze. Momentan ist es so, durch die Swipe-Geste gehst du in der History vor und zurück und er lädt die Seite dann halt neu. Das ist ein Feature, was ich so gut wie nie brauche. Es ist sogar diese Zwei-Finger-Scroll- Geschichte, es kann immer Swipe. Das ja, auf der Maus ist es ein Finger. Das ist ja sowieso auch so eine Sache. Der Maus ist immer ein Finger weniger, weil die Maus ja auch noch bewegt werden kann. Okay, zwei Finger Swipe. Da gehe ich in der History vor und zurück. Es wäre super gewesen, da die Tabs zu wechseln, weil das mache ich so oft. Und da muss ich dann wieder auf die Tastatur. Und ich habe halt kannst gemerkt, kannst du mit der Maus die Spaces Also ja, Spaces das geht, mit zwei Fingern halt auf der Maus. Fullscreen, mehrere Fenster Fullscreen machen, ja, dann hast du genau das. Ja, okay, wenn es sein muss. Okay. Ja, gut, aber es ist ein Workaround. Zumindest hast du zwei Kontexte für oder drei oder vier für Safari. Du kannst ja beliebig viele Safari-Fenster Fullscreen machen. Was ich jedenfalls gemerkt habe durch die Gestures, ist, dass ich viel weniger Zeit an der Tastatur verbringe und diese Arbeit, die Hände von der Maus auf die Tastatur wieder zu legen, das will ich halt nicht so oft mixen, wenn es nicht notwendig ist. Ja. Und gerade bei dem Tabs wechseln, gerade im Browser, wo du halt wenig Tastatur brauchst, wäre es eine sehr schöne Sache gewesen. Da fällt mir so ein lustiges Feature für Safari ein, auch das irgendwie zumindest ich nicht irgendwo dokumentiert gefunden habe, sondern nur auf Twitter erwähnt. Wenn du einen Doppeltap, zwei Finger Doppeltap auf einem Magic Trackpad machst, dann macht er dasselbe wie in iOS, nämlich den Diff so groß zoomen, damit du das optimal in der Größe siehst. Das geht bei der Maus auch. Ja. Mit einem Fachtipp. Mit einer normalen Maus geht es nicht. Und ich meine, dadurch, dass der Safari jetzt dieses fluide Zoomen auch eingebaut hat, also wenn man pincht, hat man ja auch genau dasselbe, also ein sehr, sehr ähnliches Verhalten zu den iOS-Geräten, finde ich das ein sehr, sehr schickes Feature, weil gerade wenn ich so eine Spalte lesen will, auf die volle Fensterbreite zoomen, großartig. Was mir auch so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, mit einem Magic Trackpad macht Lion irgendwie nochmal 20% mehr Spaß als ohne. Also man merkt so, sie haben das schon für dieses Ding irgendwie optimiert und so die ganzen Gesten, die funktionieren da halt irgendwie besser als auf allem anderen. Ja, aber alles an der Stelle, weil sie haben es ja eigentlich auch hinoptimiert auf einen. Also sie haben es eigentlich für die MacBook und MacBook Airs hinoptimiert und es gibt halt das Magic Trackpad für ein iMac auch, da, was man auch machen kann. Das Magic Trackpad ist halt ein bisschen größer und so. Aber das ist auf alle Fälle trotzdem der Fokus bei der Geschichte. Also das sieht man allein, wie sie eben Multimonitor-Support gemacht haben. Also er geht noch für die Leute, die halt das brauchen, also beim Programmieren und so weiter, aber die Fullscreen-Apps machen den anderen Screen einfach dunkel. Bei alten Geschichten, wo du jetzt Fullscreen-Position auswählen konntest, wie zum Beispiel beim QuickTime-Player, kannst du es nicht mehr. Ja. QuickTime-Player geht dann Fullscreen immer auf den Menübar-Screen. Da kannst du nicht Fullscreen auf den anderen Monitor machen. Also für sowas ist es echt nervig. Haben sie aber nicht mehr so im Blick. Ich glaube, es geht noch, aber es ist nicht Fokus gewesen. Fokus sind die Airs und die Laptops und die Touchgeräte und so. So, sie haben ja jetzt die DVD auch abgeschafft und als nächstes schaffen sie dann die Maus ab. Ja, oh, sehr schön, dass sie die DVD abgeschafft haben. Finde ich aber kommen wir nachher noch dazu. Also auf jeden Fall ein Touch-Eingabegerät ist toll für Lion. Ja. Wenn man mit dieser Maus zurechtkommt. Ich finde, das ist der Hauptspaß an dem neuen System. Die ganzen anderen Features sind sicherlich dann beim Arbeiten besser, aber so, ja. Das Rumwedeln. Das zieht einen schon rein. Ja, das hat so ein bisschen Minority Report. So von der... Klein bisschen. Ein Pet-Peeve will ich noch erwähnen, weil diese ganze zusätzliche Animation, die sie beim Erscheinen von Dingen gemacht haben, geht mir irre auf den Keks. Also so, da kommt so ein Dialog, der was von dir will und dann kommt genauso dieses Reinwabern wie jetzt bei einem Alert auf iOS auch. Und oder wenn du ein neues Dokument aufmachst in der App, macht auch so, zoomt es so groß. Und das finde ich super anstrengend. Sie haben in allen anderen Animationen immer hinbekommen, dass es nicht den Workflow irgendwie ausbremst. Und da fühlt es sich einfach ein bisschen langsam an, weil es halt dauert, bis ich interagieren kann. Es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher bei Windows gab es auch so, wir machen jetzt auch Animationen irgendwo und dann konnte man eine Menüanimation anmachen und die war halt die Menüanimation, wenn du es aufmachst. Und dann musstest du halt immer warten, bis das Menü da ist, bis du irgendwo klicken kannst. Wenn man sich das auf dem Mac anguckt, ist es immer so, klicken beim Menü ist immer sofort da und wenn man was ausgewählt hat und so weiter, dann fadet es aus. Also wenn es mich nicht im Workflow bremst. Und das ist jetzt bei den ganzen Fenstern anders und das nervt mich schon jetzt. Ja. Okay, das ist interessant, weil in meinem Workflow ist mir das jetzt nicht bremsend aufgefallen. Aber vielleicht mache ich sowieso immer automatisch eine kurze Pause, wenn ich Apfel N gedrückt habe. Also, mir ist jetzt jemand, der Apfel N drückt und sofort lostippt. Ja, sowas zum Beispiel mache ich gerne. Ja. Also mir ist auch noch nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das alte Problem ist, ist, dass mein Rechner total lahm ist und oft halt einfach nichts reagiert. Ich habe aber festgestellt, das könnte auch daran liegen, dass alles noch so frisch ist, dass ich Sachen downloade, gleichzeitig 5000 Sachen. Und vor allem das Spotlight. Ja, ja, klar. Das hatte ich nämlich bei allen Wechseln immer, dass ich gedacht habe, oh Gott, das neue System macht alles kaputt und es war halt bloß das Spotlight-Update. Ja, und das Spotlight macht halt eine komplett neue Indizierung, glaube ich, beim Start. Ja, ja, also immer. Also wenn du das System updatest. Immer, wenn du das System updatest. Ja. Also ich hoffe, dass das dann wieder fix läuft. Ja, und ja, noch eine andere Geschichte, die mich nervt, ist im Preview. Ja. Preview nehme ich gerne her, um Sachen zu drehen zum Beispiel oder ein bisschen Farbe zu justieren oder mal was auszuprobieren. Und dieses neue Dokumentenverhalten im Preview ist halt jetzt echt anstrengend, weil bevor du irgend so eine temporäre Änderung machen willst, die du einfach um jetzt das Ding anders anzugucken, musst du immer anlocken und der macht immer dann speichern. Noch viel schlimmer. Also du machst diese Änderung und dann fragt er dich, ob du unlocken willst oder nicht. Genau. Und dann drückst du aus Versehen auf Nicht-Unlock und dann ist die Änderung wieder weg. Und es gibt für das Unlock keinen Keyboard-Shortcut. Also für Don't Save zum Beispiel, beim Save-Dialog gab es ja immer Apfel D. Weiß nicht, wenn ihr es noch nicht wusstet, das wird euer Leben verbessern. ich wusste es lange Zeit nicht. Aber es gibt ja immer, es gibt praktisch immer Return und Escape für die rechten zwei Geschichten und eben für die dritte Option ab und zu ein Shortcut oder nicht. Und für Unlock gibt es da keine. Und es gibt so viele Tasks, für die ich Preview mal eben schnell verwende, wo das echt anstrengend ist. Ich habe zum Beispiel auch in einer anderen Geschichte wollte ich mal 5 Screenshots drehen. Ja? Also aufmachen, drehen, fertig. Ja? Und jetzt muss ich aufmachen, unlocken, was keinen Shortcut hat, drehen und dann wieder zumachen. Ja? Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo diese neue Metapher hakeln wird für mich, glaube ich. Ja, also ist mir bei Preview auch massiv negativ aufgefallen, eben weil es mich da auch in meinem Workflow einfach unterbricht. Ich ändere was und dann muss ich irgendwie unlocken. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die mich auch manchmal auf dem iPhone nervt, und zwar Apps, die Uhrzeit ausblenden, also die Statusbar. Das ist halt bei den Fullscreen-Apps jetzt auch so. Mir geht es da eigentlich bloß um die Uhrzeit. Vielleicht sollte ich mir da die Big Clock holen und mir auf den Tisch stellen, dann habe ich das Problem nicht mehr. Wir überweisen das dann nachher, dass es schmiert. Gut. Ja. Genau, das sind so, also ansonsten, man muss es halt auch länger verwenden. Also es ist jetzt ein paar Tage draußen. Ich muss sagen, beim Installieren, ich hatte bei keinen meiner Maschinen Installationsschmerzen. Das ging alles reibungslos. Natürlich ist vorher ein Time Machine Backup machen immer angeraten. Ich hatte den Sonderfall, dass mein Mac Pro gleichzeitig Zicken gemacht hat. Ob das an Line liegt oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Moment vermute ich die Grafikkarte, weil es ohne Grafikkartenwechsel wieder zurück auf die alte funktioniert und die halt so scheiße heiß war und schön nach Lötzinn gerochen hat, wie ich sie ausgebaut habe. Aber das kann natürlich auch, ich weiß es nicht genau, man kriegt halt dummerweise bei Hardware-Problemen immer nicht so mit, was wirklich die Probleme sind. Ansonsten war eigentlich bisher alles reibungslos. Ja, so. Weil du gerade sagst, man muss es länger benutzen. Ich kann da so kurz noch zwei, drei Sachen sagen, so aus längerer Benutzung heraus schon. Und zwar einerseits, ihr wollt diese Scrolländerung, die Scroll-Richtungsänderung wollt ihr so haben, wie Apple das vorschlägt. Ja, aber es mag so die ersten 3-4 Tage euch zuwider sein, wie sonst noch was, dass ihr jetzt irgendwie in die andere Richtung scrollt, wenn ihr nach unten wischt. Aber wenn irgendwann macht's klack und man hat umgeschaltet und es ist so viel besser als vorher. Also ich hätte es nicht geglaubt, aber es macht wirklich das Leben besser. Ja, also ging mir zumindest so. Also ich finde es auch stimmig, gerade wenn du viel Touchpad benutzt, also wenn du das Touchpad benutzt, aber auch mit dem Drehrad finde ich es auch richtig. Also ich habe auch einen Rechner gehabt, wo ich es schon ein bisschen länger benutzt habe, aber halt auch nur für Kleinkram, also nicht so wirklich das System massiv angeguckt habe in allen Ecken. Aber ich würde auch sagen, ich will das. Ja, also das ist eine gute Entscheidung und es macht einfach irgendwie, es wirkt passender, dass du den Inhalt bewegst und nicht den komischen Scrollbalken, der dann den Inhalt bewegt. Also ich kann da nur nochmal empfehlen, bei solchen Änderungen, die bauen ja immer Funktionen ein, dass du das zurückstellen kannst, so wie es früher war. Aber im Endeffekt läuft es halt nur darauf hinaus, dass du als einer der wenigen das halt noch 2 Jahre so machst und dann streichen sie die Rückwärtskompatibilität raus und du musst dich trotzdem umgewöhnen. Also das ist meistens halt nur Zeitverzögerung. Friss oder stirb. Du hast keine Chance. Ja, Eben, also kann man auch gleich irgendwie so das Pflaster abreißen, anstatt es langsam wegzuziehen. Und dann noch ein Praxishinweis, wenn euch die Kiste jetzt mal abschmiert unter Laien und ihr nicht mehr booten könnt, dann erinnert euch daran, ihr habt jetzt eine Restore-Partition. Und wenn ihr alt haltet beim Booten, dann könnt ihr die auswählen und dann kommt ihr so in einen Installer rein. Das geht sogar sehr, sehr praktisch. Wenn ihr R gedrückt halt beim Booten, dann kommt ihr gleich in diese Restore-Partition, weil ich wollte bei meinem Mac Pro-Problem das PRAM resetten. Und dann bin ich in diesem Rescue-System gelandet und habe mir gedacht, hä, was? Ja, weil ich das R mitgedrückt habe. Ja, ihr habt das da was. Das hat mir schon mal den Arsch gerettet. Und okay. Aber auch nur zufällig, weil ich vergessen hatte, dass es das jetzt gibt. Aber so, daran will man sich erinnern, wenn man ein Problem hat. Es gibt jetzt diese Rescue-Partition und die ist voll toll. Ja. Ja, dann haben wir noch so administrativer zu leihen, irgendwie zu verkünden. Und zwar einerseits, es hieß ja, es ist Mac App Store exklusiv. Und dann gab es auch Bedenken von wegen, oh, dann weiß ja Apple meinen Namen und meine Kreditkarteninformationen, wenn ich Alliance kaufe und dann ist ja das irgendwie miteinander verbunden und da fallen ja Daten an, das ist ja voll schrecklich. Ja, den Mac hast du ja anonym gekauft. Oder so, ja, bar im Apple Store, klar. Mhm. Aber ja, ist alles gar nicht so schlimm, weil ihr müsst noch bis Ende August warten und dann kann man das auch auf USB-Stick kaufen. Yay. Jo. Ja. Oder ihr wartet für Menschen ohne Internet auch interessant, im Zweifel. Aber oder ihr brennt euch die Installer auf einen, auf einen USB-Stick. Hast du das gemacht? Wenn ich sehen, was den machen kann. Funktioniert reibungslos. Genau. Also da finden sich im Internet auch so diverse Anleitungen für, wie man eben auf ein USB-Medium restort oder auf eine DVD brennt. Das geht. Ja. Das geht auch noch genauso wie in den Entwicklerversionen. Also da könnt ihr ruhig auch so eine Anleitung nehmen, die damals für die Entwicklerversion geschrieben worden ist. Finde ich an der Stelle das Praktische, das auf dem USB-Stick zu packen, auch für mehrere Geräte. Ja, es gibt halt eben auch so einerseits die Leute, die es nicht irgendwie im Mac App Store kaufen wollen, aus Privacy-Gründen. Oder du willst halt nicht diesen Update-Prozess machen, auch von A nach B nach C nach D, sondern du willst halt einfach installieren. Ja, oder so. Aber das fällt jetzt für mich eher in, also gut, bei Neuinstallationen. Jo. Ja. Genau. Dann haben wir hier noch so Details aufgeschrieben. Du hast, glaube ich, das mit dem Fenster-Resizen hier reingeschrieben, oder? Genau, ich habe das mit dem Fenster-Resizen reingeschrieben, weil das so ein bisschen, also sie haben ja jetzt das Fenster-Resizen umgestellt, von wegen die rechts untere Ecke ist die einzige Resize-Möglichkeit zu alle, der komplette Rand resized ein Fenster und da haben sie gleichzeitig dann auch eingeführt, dass du jetzt Shift gedrückt halten kannst, dass es so um die Mitte rum resized, je nachdem, was du da machst. Ja. Hm. Was hilft, wenn dir ein Fenster mal außerhalb des sichtbaren Bereiches rutscht von so manchen Apps, die sowas machen oder halt überhaupt, weil du das Fenster arrangieren ein bisschen relaxer machen willst. Und du kannst noch Alt gedrückt halten, dann hält er ein Seitenverhältnis bei. Ja, also das kann man auch für manche Dinge gebrauchen. Oder es ist ein bisschen dynamischer noch, aber das so Seitenverhältnis beibehalten war bisher den Effekt, den ich hatte. Interessant. Und ja, genau. Ja, so ganz ist lustig. Also wesentlich die Photoshop-Tastenkürzel. Ich habe Space noch nicht probiert. Space? Ja, so. Space würde es verschieben dann komplett. Das wäre dann, das würde ich durchaus nutzen passen, wollen. Ja, so, weil Space ich will, alleine ist ich will optimal mal gucken. Arrangieren. Also es Also? Ja, dann gibt es endlich ein Feature, worauf ich seit ungefähr 10 Jahren warte, mit dem ich mir auch mit einem kostenpflichtigen Programm beholfen habe, was jetzt nicht mehr geht, weil Rosetta eingestampft wurde. Okay. Also super passend, nämlich deutsche Stimmen. Yay. Juhu. Und nicht warum nur hast du da ein Programm gekauft für? Da gab es auch diese Capstral-Dinger. Capstral, war das nicht kostenpflichtig? Ich habe keine Ahnung. Das macht doch keine Rosetta, Capstral. Keine Ahnung. Ich habe irgend so ein Skript, was mir, es war ein Skript, was mir, ach, keine Ahnung. Okay. Ich habe so ein kleines Dienstprogrammchen gehabt, was mir Text umwandelt und in iTunes reinwirft. Mhm. Das habe ich benutzt, das geht nicht mehr, ist jetzt aber auch wurscht, weil es gibt jetzt endlich internationale Stimmen. Die kann man unter Speech einstellen in den, Systemeinstellungen. Systemeinstellungen. Mhm. Falls euch die zu blechern ist, die deutsche Stimme, könnt ihr eine bessere Qualität runterladen da. Genau. Also da gibt es eben jetzt für ganz viele Sprachen noch Stimmen, die sie irgendwie lizenziert haben von, ich weiß gar nicht, Nuance oder so, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube. Von diesem, vergessen. Auf jeden Fall haben sie die lizenziert und die kann man dann runterladen. Da sind dann Sachen dabei wie irgendwie 3 verschiedene neue deutsche Stimmen. Genau. Und irgendwie Englisch in 20 Varianten, unter anderem Schottisch und Indisch vor allem. Indisch, ja. Auch toll, ja. I am an Indian Voice. Ja, genau. Ein Indian-English Voice in einem kind of racist. In der Tat. Das und war jetzt bayerisch, Englisch. Französisch und Japanisch gibt es auch. Und also man findet im Zweifel jetzt seine Lieblingssprachausgabe da zum Runterladen. Und dann saugt er halt so ein paar Gigabyte und dann kann man das benutzen. Gar nicht so wenig Gigabyte. Ja. Aber es ist auf alle Fälle, wer Sprachsynthese gerne hat, sollte das tun, weil es gibt ja auch diesen Kommandozeilenbefehl say, mit dem man auch diese Sprachsynthese in eine Datei umleiten kann und dann den kompletten Workflow oder sowas, was du da gemeint hast, einfach mal machen kann. Und da kann man auch die Stimme einfach direkt angeben. Die haben alle einen Eigennamen, die Personen, Stimmen. Das heißt, da kannst du praktisch auch per Sprache auswählen, was denn gesagt werden soll. Und dann hast du toll gesprochenes Text. Genau, das integriert sich halt voll ins System, kann von allen Apps benutzt werden. Also wenn du da irgendwie deine Lieblings-App schon irgendwie so hast, wo du MP3s mit generierst oder was auch immer du damit machst, dann funktionieren die neuen Stimmen da auch einfach drin. Ich hatte ein bisschen Probleme, bis er auf Deutsch umgeschaltet hatte, nachdem ich die, weiß nicht, ein paar Mal hin und zurück zwischen den Systemeinstellungen und Safari, aber dann ging es auch mit Vorlesen. Also es gibt einen tollen Shortcut also für Lies die Selektion. Ja, den finde ich super, den man da aktivieren kann in den Einstellungen irgendwo. Den wusste ich noch nicht. Der steht auch bei den Spracheinstellungen drin, genau. Den kann man auch umstellen. Ist irgendwie so Alt- oder Control-Escape standardmäßig, glaube ich, oder Alt-Escape. Was ich halt schade finde, ist, dass es keine Heuristik dafür gibt, dass er irgendwie deutschen Text mit der deutschen Sprache vorliest und englischen Text mit der englischen Sprache. Ja, und das ist halt total hirnrissig meines Erachtens, weil sie haben jetzt API dafür, dass sie Sprachen erkennen können, aber sie benutzen sie selbst nicht, ja, bei den wichtigen Dingen. Ja. Also ich würde gerne die Standardsprachen für die jeweilige, also die Standardsynthese für die jeweilige Sprache einstellen können und das System entscheiden lassen, in welcher Sprache es dann synthetisiert. Ja. Also ich bin mir noch nicht 1000%ig sicher, dass das stimmt, was du sagst. Könnte aber sein, denn auf dem iPhone und auf dem iPad. Auf dem iPhone und auf dem iPad ist es besser, ja. Aber da kommen wir später. Da kommen wir dann gleich dazu. Ja. Aber ich denke, soweit können wir mal den Sack zu Laien quasi zumachen, oder? Oder hat jemand noch was ihm auf dem Herzen liegt? Da gibt es sicherlich in Zukunft noch einiges. Ja, natürlich. Ich würde es auch eher verteilen, dann, wenn man wieder neue Sachen merkt, die einem gefallen oder nicht. Und also diesen Schnellschuss. Also wer jetzt irgendwie noch mehr Texte zu lesen will, kann ja auch diesen Ars Technica-Artikel mal durchackern. Ja, also das ist definitiv eine Empfehlung. Da ist ein Haufen Zeug drin. Das Syracuse Review in Buchlänge quasi. Ja. Und an sich, wenn man Rosetta nicht braucht, hat man wenig Probleme, würde ich sagen, nach der jetzt ersten Eindruck. Man braucht es vielleicht auch nicht unbedingt, aber es ist halt der neue Scheiß und es hat sich einiges geändert. Also wenn ich kann, würde ich relativ schnell umsteigen, wenn ich die Möglichkeit habe. Jo. Gut, es gibt nicht nur neue Software, es gibt auch neue Hardware. wie schon langfristig angekündigt und jede Woche wieder verschoben, ist jetzt nicht nur Lion draußen, sondern auch die neuen MacBook Airs. Tada! Tada! Und man hätte es fast sich denken können, so teilweise stimmt dann sogar auch die Spec, die vorher gesagt wurde. Nämlich, da ist jetzt Thunderbolt drin, wer hätte es gedacht. Und sie haben irgendwie neue Intel-Chips jetzt verbaut, behaupten, das ist ja jetzt zweieinhalb Mal schneller als vorher. Mhm. Ob das jetzt wirklich 2,5 Mal ist, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall wesentlich schneller angeblich. Ja, kann ich mir aber gut vorstellen, auch weil davor war ja schon ein Schmalbrust-Ding drauf. Ich meine, das sind jetzt auch die mobilen Versionen von den Dingern, oder? Mhm. Aber ich bin da auch nicht so Firmen drin, um das wirklich beurteilen zu können. Aber so, wenn sie 2,5 Mal schreiben, dann sollte es schon auch deutlich. Ich denke, das spürt man auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so die Aussage, die man dem entnehmen kann. Ja. Dann auch lange vermisst und jetzt endlich da, Backlit Keyboard wieder. Wer auch immer das vermisst hat, ja. Also Leo hat es zum Beispiel vermisst. Ja, ich verstehe das alle nicht. Ich brauche es auch nicht. Das nicht. Ja. Das ist alles viel zu hell. Gerade wenn es dunkel ist, will ich doch nicht, dass mir das Keyboard unten auch noch irgendwie quer leuchtet. Ich verstehe es nicht. Naja, aber es geht jetzt. Ich kann es ja ausmachen. Und mit das Coolste finde ich ja den SD-Karten-Slot. Wie? Den gab es vorher auch schon. Beim 13er. Ach, beim 13er. Aber beim 11er gibt es den nach wie vor nicht. 11er gibt es den nach wie vor nicht? Okay, nee, schade. Nee. Ja, dann habe ich das nur verpeilt. Nee, den gibt es so nicht. Oder ich kann noch mal gucken, aber ich glaube nicht. Ja, schneller, besser, mehr. Recht viel mehr gibt es auch kaum dazu zu sagen, außer dass die MacBooks abgeschafft wurden, offiziell noch. Genau, MacBooks sind tot. Das heißt, das Einstiegsgerät ist halt jetzt ein Air, wenn du es haben willst. Das Einzige, was daran wirklich der Nachteil ist, ist, dass es keinen Soundeingang hat, ja, im Verhältnis zu dem MacBook oder jetzt dem MacBook Pro. Das ist in der Tat ein Nachteil. Ja. Wie wir hier schmerzhaft bemerken mussten, ich weiß für andere wahrscheinlich nicht so, weil wann macht man sowas schon? ja, und man kann ja mit USB Sachen nachrüsten. Was noch Spannendes von den Geräten? Die sind toll, kaufen. Ja. Also für jeden, der damit leben kann, der ohne optisches Medium leben kann und mit relativ kleiner Datenmenge umgehen. Also ich sehe, die Größen sind nach wie vor 64, 128, 256, die verschiedenen Größen, die man kaufen kann als interne SSD. Wer mit dem gar klarkommt, da gibt es für mich keinerlei Argument mehr für ein anderes tragbares Gerät, weil... Also ich bin jetzt auch dazu übergegangen, halt irgendwie dicke Standgeräte zu haben und irgendwie kleine, leichte, tragbare Geräte, sprich MacBook Air. Gewicht matters. Ja, kaufen. Kaufen kann man auch die neuen Mac Minis. Die sind von den Specs her nahezu, also von den Differential-Specs sozusagen, sind die sehr ähnlich zu den MacBook Airs. Nämlich die haben jetzt auch Thunderbolt neu und die sind auch zweimal schneller. Und hatte der einen SD-Karten-Slot vorher? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe den. Auf jeden Fall hat er einen SD-Karten-Slot jetzt. Hat er keinen DVD-Slot mehr. Ja, genau. Was ja beim Server bisher eh schon der Fall war, aber jetzt haben alle kein optisches Medium mehr. Ja. Dafür kannst du auch die Home-Version mit zwei Festplatten kaufen, wenn du willst. Oder mit SSD und Festplatte, wobei es dann ein bisschen absurd wird, weil dann kostet das Ding schon relativ viel. Aber es ist schon ein kompaktes Gerät und es ist nicht mehr so die Katastrophe. Also es gibt sogar die größere Variante, hat sogar eine Grafikkarte. Und nicht nur diese Intel eingebaute. Ich muss sagen, mein Mac Mini, das, was mich am meisten nervt, ist, dass der HDMI-Out ab und zu mit meinem Fernseher Kommunikationsprobleme hat und dann rauscht und das Bild verliert. Das ist eigentlich die Hölle schlechthin. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist bei den Geräten oder ob das ein Sonderfall ist bei mir. Ansonsten ist es eigentlich so das Gerät für unseren Wohnzimmerfernseher, sehe ich so. Ja, wenn man da keinen Apple TV hinstellen will, dann muss das definitiv... Ja, den habe ich da auch. Aber der kann halt zu wenig. Ja, ja. Also der ist eher so der... Da wird wenig benutzt. Also jetzt dann mit iOS 5 und Screensharing und so, wenn das dann kommen wird, dann vielleicht wieder mehr, weil das ist schon schick. Aber so hat der Apple TV... wenig Einsatzzweck. Ja, langsam stirbt das optische Medium und die drehenden Scheiben. Das können wir nur begrüßen. Ja, das sehe ich auch so. Optische Medium, schlechte Überleitung. Es gibt auch neue Displays. Ja. Die sind einmal wohl wirklich lustig mit diesem Thunderbolt, das irgendwie alles über Thunderbolt bridged. Das ist echt eine coole Geschichte. Haben wir jetzt auch schon lange drüber geredet, dass die kommen müssen und sollen und jetzt sind sie da. Ja, einfach nur konsequent fortgeführt, was sie bisher gemacht haben. Im Endeffekt sind die Displays Docks. Ja. Mhm. Wenn man ehrlich ist, also ich habe zwar jetzt auch ein Mac Pro 1, aber an sich ist das Display ein Laptop-Dock. Ja. so halt formvollendet mit Display und allem anderen. Und dass man jetzt nur einen Thunderbolt-Stecker da rein. Also ich glaube, Steve ist einer abgegangen, wie er dieses Produkt hatte. Also das ist schon großartig. Und du hast halt am Display jetzt so einen Gigabit-Ethernet-Port-Stecker. Genau, du hast da USB, du hast Fiber 800, du hast Ethernet und das geht alles über Thunderbolt. Ja, und Thunderbolt hast du natürlich auch noch, weil du kannst ja noch ein zweites Thunderbolt-Display anstecken. Da hast du dann Dual-Gigabit. Du kaufst dir Thunderbolt-Displays genau, als Netzwerk. Hallo Tim, hörst du noch zu? Das ist doch was für dich. Eben, für ihn ist ja das Audio-Input. Das ist ja einfach doppelt so gut. Genau. Naja, also der einzige Wermutstropfen ist, diese Displays gehen natürlich nur mit den neuen Thunderbolt-Geräten. Es ist nicht so, dass du jetzt mit einem alten MacBook Air da dich anschließen könntest und das Display benutzen könntest, sondern du brauchst ein neues Thunderbolt. Mäckchen, was ja im Moment die Mac Pros, MacBook Pros sind und die Airs jetzt. Und die Mac Minis. Und die Mac Minis. Und die iMacs. Und die Mac Pros aber nicht. Genau, alles außer Mac Pro im Prinzip. Das machen sie schon öfter, dass die Mac Pros am längsten nicht. Ja, also ich würde den glaube ich auch nicht mehr kaufen jetzt nach wie vor. Also ich würde das irgendwie nicht. Der hat ganz wenig Anwendungsfall nur noch. Ja, ich glaube, der wird auch eher eingestellt als. Geupgradet. Also wenn irgendeine Produktlinie von Apple stirbt, jetzt als nächstes nach dem MacBook, dann ist es definitiv der Mac Pro. Ja. Also die einzige Geschichte, die mich bei dem Dock halt ein bisschen nervt, jetzt, wenn ich dieses Display als Dock benutze, ist, dass ich halt immer so ein Multimonitor-Setup habe, wenn ich es dann anstecke. Was mir nicht gefällt, also würde ich wahrscheinlich mein MacBook dann zulassen, was ja hoffentlich auch funktioniert. Und dann hätte ich ein bisschen so das Problem, dass ich halt ständig diese Display-Größenveränderungen habe, was mich auch ein bisschen nervt. Ja, ja aber ja, mal auf hohem Niveau, glaube ich. Ja. Aber so ein MacBook Air, also eigentlich so die Kombination MacBook Air und dieses Display, das ist, glaube ich, so performance- und preis-leistungstechnisch schon super. Naja. Viele tolle Sachen zum Kaufen. Damit haben wir aber jetzt auch die Verkaufsveranstaltung hier soweit abgeschlossen. Ja, haben wir das? Also zumindest was die neue Apple-Hardware angeht. Naja, es gab keine neuen Mac Pros. Ja, wie gesagt. Kein Wunder. Marcel, du hast irgendwie die Woche hier in dieses Dokument, das wir benutzen, um diese Sendung zu machen, was reingeschrieben, da wusste ich gar nicht, was du meinst, weil du meinst irgendwie so, am Anfang stand hier irgendwie drin so, irgendwie Sprachsynthese, iOS, Gedöns und so und war mir nicht klar, was du meinst und dann hast du mir das gezeigt und dann wusste ich aber gar nicht, dass das geht. Ja, also du das hast ja irgendwie mit der Grund, warum ich es mal ansprechen wollte. Also fast jeder weiß, dass es Bedienungshilfen auf dem iPhone und auf dem iPad gibt, aber die benutzt man ja nicht, weil man sie nicht braucht. Und ich weiß gar nicht, seit wann die so eingebaut sind. Ich habe mich damals super gefreut, als ich gehört habe, man kann sich Text vorlesen lassen. Und zwar auf Deutsch, weil das eben auf dem Mac so lange nicht ging. Und habe das dann ausprobiert, habe schön Voice-Over angemacht. Man kann sich da in den Einstellungen einen Shortcut zusammenklicken, nämlich mit dreimal Home-Button und dann macht er Voice-Over an. Genau. Und dann kann man irgendwo auf den Bildschirm draufklicken und dann liest er das vor. Und dann dachte ich erstmal cool und habe dann eine Webseite aufgemacht, weil also ich habe da einfach einen Anwendungsfall. Es ist oft so, ich bin unterwegs und latsche irgendwie und muss auf die Straße gucken oder was weiß ich und will was hören. Will aber jetzt keinen Podcast hören, sondern eben einen Text, den ich gerade rausgefischt habe. Oder meinetwegen abends zum Einschlafen will ich mir noch einen Artikel anhören. Und dann habe ich festgestellt, ist total beschissen, weil sobald da ein Hyperlink auftaucht, hört er dann wieder auf. Der liest also nur, wenn du drauf tippst, nur den Block von dem Anfang des Satzes bis zum Ende des Blocks, also bis zum Hyperlink oder bis das P aufhört, also das P-Tag, der Absatz. Und dann habe ich gedacht, irgendwie kann das doch nicht sein, weil jemand, der nicht sehen kann, der würde sich doch schon längst beschwert haben. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, das Feature ist ja eigentlich viel cooler, als ich es kenne. Das heißt, wenn man einen Absatz ausgewählt hat und dann mit zwei Fingern runter das Display runterstreicht, dann liest er den gesamten Artikel vor. Das wollte man eigentlich haben, genau. An der Stelle habe ich ja auch ausgesetzt, weil mit dreimal Klick irgendwie es aktivieren ist nett, aber nur um absatzweise was zu machen und dann die Bedienung hat mich zu sehr gestresst. Also wusste ich nicht. Ja, genau, also du streichst mit zwei Fingern runter und er liest den ganzen Artikel vor und noch viel besser, ich gehe in iBooks und mache das und er liest das ganze Buch vor. Ab der Stelle, auf die ich drauf geklickt habe. Das heißt, dieses Hörbuch-Feature, was ich eigentlich schon immer haben wollte, gibt's. Das, was beim Kindle verboten ist. Das, also, oh, genau. Nicht das, zu laut sagen. Genau, man darf es nicht zu laut sagen, weil dann wird es wieder ausgeschaltet. Und das fand ich so fantastisch, ja. Weil ich hatte mir gerade ein iBook geholt und wollte das halt nebenbei so ein bisschen im Zug pennen und dann da zuhören. Ja. Also geht alles. Es gibt dann noch mehr man kann so eine Drehbewegung machen, als würde man so einen Regler drehen und dann kriegt man da noch so Sonderfeatures. Da kannst du zum Beispiel die Sprache einstellen, wenn er sie nicht selber erkannt hat. Denn eigentlich erkennt er die Sprache da auf den Geräten nämlich selber. Okay. Also liest einen englischen Text Englisch vor oder einen deutschen Deutschen. Wenn das nicht richtig erkennt, kann ich so eine Drehbewegung machen, dann kann man das vorführen. Das ist auch du kannst das einfach hier anstecken, dann haben wir sogar Sound hier. Ja. Das ist auch eine UI, die ich noch nie gesehen habe. Okay, also ich mache jetzt mal meinen vorbereiteten tollen Text hier, der nicht geht. Ah, Hilfe. So, also. Alles live, meine Damen und Herren. Alles live. So, jetzt mache ich das mal an. Voice over ein. So. Pages. You can't switch langwages mitten im Satz. Gut, it helps. Textfeld. Bearbeiten. Genau, also er liest jetzt hier diesen Text vor. Mhm. Also du kannst es nicht mitten im Satz switchen, aber normalerweise bei einer Website erkennt das. Okay. Und jetzt kann ich hier diese Drehbewegung machen. Lauter. Und habe hier verschiedene Eingabemodus. Sprache. Möglichkeiten. Zum Beispiel, jetzt habe ich Sprache ausgewählt und jetzt kann ich wischen mit einem Finger. U.S. English. Mhm. Und jetzt hat er auf Englisch umgeschaltet. Deutsch oder Standardsprache. Wenn ich auf Standardsprache gehe, dann versucht das eben selber zu erkennen. Okay, okay, okay. Genau, und dann kann man eben drauf tippen und sich das vorlesen lassen. Und it works. Textfeld bearbeiten. Capital Q. Capital W. Hilfe. Und jetzt liest er alles vor. Helvetica. 2. Nach links. Da habe ich noch eine Anfrage. Wenn das einer irgendwie rauskriegt, wie man in so einem Modus vernünftig tippen kann. Mhm. Das fände ich nämlich auch toll, wenn ich tippe und er liest mir nämlich die Buchstaben vor, wenn ich tippe, kann ich einstellen. Okay. Aber leider ist halt dieser Modus so eingestellt, dass ich immer einen Buchstaben tippe. Mhm. Dann muss ich den doppelt tippen, damit er überhaupt ausgelöst wird, weil das ja eine Bedienungshilfe ist. Wenn das irgendwie anders geht, das wäre toll. Okay. Aber nutzt es mal aus. Sachen sich vorlesen lassen ist immer cool. Ja, ist jetzt nicht ganz so gut wie die neue Lion-Sprachausgabe, aber ist schon ganz, ganz ordentlich. Also ja. Ich war irgendwie total weggeblasen, dass er überhaupt das verständlich immerhin bringt. Ich meine, Fatzebook bleibt Fatzebook. Fatzebook, bitte. Im Lion sagt Fatzebook. Fatzebook. Ja, kann sein. Fazibuk. Naja, auf jeden Fall toll. Ein Feature, das keiner kennt. Und also ich habe es auch noch nicht, also auch gerade diese UI mit dem Drehen, die habe ich noch nie gesehen vorher. Also, das habe ich alles nur Google-mäßig rausgekriegt. Ja, vor allem das Wischen nach unten. Also das würde ich ja gerne, wenn jemand auf Line rauskriegt, wie man sich eine komplette Webseite angenehm vorlesen lässt, ohne dass man jetzt echt den kompletten Text selektiert hat, haben ja. muss, dann bin ich auch dankbar, weil das würde ich gerne ab und zu mal machen. So, ja, Wohnung nach Hause, Lautsprecher an, sich irgendwas vorlesen lassen. Einfach. Ja, da hole ich mittlerweile mein iPad raus und mache das dann mit damit. Das wandert ja auch noch mit. Und kann Airplay. Mhm. Du kannst ja das auch über Airplay vorlesen lassen. Muss ja nicht mehr dann so, ja, da geht was. Ja, ja, Details, meine Damen und Herren, Details. Ja, ja. Und natürlich dann, wenn man das Feature oft nutzt, auf Triple Tap dann das Sprachfeature machen. Genau. Was ab und zu peinlichen Momenten führen kann. Ja. Besonders wenn ihr so einen Home-Button habt, der nur halb funktioniert. Das passiert bei meinem iPhone schon langsam, dass der Doppeltap nicht mehr so gut erkannt wird. Bei mir wird der Single-Tap nicht so gut erkannt und dafür immer der Doppeltap. Okay. Das hat halt. Bei mir wird der Triple-Tap nicht so gut erkannt. Okay. Also, ja, aber du hast aber auch so ein uralt Gerät, wo der Button eh schon kommt. Ich habe das Hessifon. Ja. Das Hessifon! Ist da ZFS drauf? Bestimmt war da mal ZFS drauf, das erklärt auch einiges. Naja. Naja. Da hat sich in Line ja nichts getan. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Es gibt jetzt eine Google Plus App. Wollen wir darüber wirklich sprechen, meine Damen und Herren? Es ist ja nicht so erfreulich gewesen, die Erfahrung. Also erstmal vielleicht das größte Fuba dazu. Ja? Mhm. Das größte Fuba, das da passiert ist, ist eins, das ich überhaupt nicht blicke, wie das jemals passieren kann. Also ob Google da eine super Sonderbehandlung von Apple bekommen hat und intern schon Builds verteilt hat oder was auch immer. Es ist die ersten Stunden, wie es freigeschalten wurde, kamen unterschiedliche Versionen dabei raus. Und zwar inzwischen habe ich schon von zwei Versionsnummern gehört, die es davon gab. 1.4 irgendwas und 1.7 irgendwas. 0.1.4 und 0.1.7. Ja, ja, alles klein, aber so hinten, so das sind die relevanten Zahlen. Mhm. Und die am wenigsten Abstürze hat, ist die neueste natürlich und die kam praktisch erst ein paar Stunden nach Release wirklich runter, wenn man es runtergeladen hat. Also wenn ihr das gleich gesorgt habt, wollt ihr mal gucken, ob eure Versionsnummer mit einer 1 Punkt anfängt. Wenn nicht, dann wollt ihr nochmal updaten. Und 8 irgendwas, oder? 1.0.1.1809 habe ich. Genau. Das ist ja so eine urlange Zahl. Und bei den, die am Anfang kamen, war das halt 0.1.11. Das war sogar eine 0. Dieses Version Scheme von Google ist ja auch die Hölle. Aber ich meine, das Interessante ist, dass es passieren kann überhaupt. Ja, dass da von Apple aus diesem Download-Bereich, wo man normal hing, also es war ja nur so, dass es im Store nicht verfügbar war und direkt drauf gelinkt wurde. Alles andere war schon Apple-Infrastruktur. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es echt ewig lang gebraucht hat. Bis es überhaupt so runterlief. Ja, oder es war halt irgendwie schon über B2B und was nicht alles so über den App Store distribuiert quasi und die Akamai-Server haben noch nicht so. Ja, also das ist mal das eine. Ja? Es kann sein, dass ihr eine Version hattet, die öfter abstürzt als andere. Wobei ich muss sagen, ich hätte, nachdem ich das gepostet habe, selber dann erst gecheckt, dass ich selber auch eine alte Version habe. Weil ich habe die Frage gestellt, ob es überhaupt geht, weil das technisch nicht so. Ich habe extra einen Screenshot gemacht von beiden Versionen dann. Und ich muss aber sagen, mein Google-Ding ist mir nicht viel abgestürzt. Also das hat eigentlich mehr mit iOS 5 zu tun als mit allem anderen wahrscheinlich, die Google Plus-App abstürze. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass die App halt scheiße ist. Also ich finde sie toll und scheiße zugleich. Du findest da was toll dran? Ja. Es pusht. Finde ich auch toll. Nein, ich benutze nicht lieber die Webseite. Okay. So wie du. Aber es ist unglaublich viel schlimm dran. Aber genauso geht es mir mit Google Plus mittlerweile insgesamt. Also erstmal, ja, Google, wir haben diese tolle Circles-Metapher. Das ist das neue, tolle Ding. In der iPhone-App brauche ich 4 Klicks, um die Posts von einem Circle zu lesen. Ich komme super schnell auf den Stream. Da sind halt alle 1000 Leute drin. Ich könnte natürlich jetzt so eine harte Policy fahren wie auf Twitter mit Following, aber dann sind die Circles halt für den Arsch. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Also ich benutze halt die Circles, um zu adressieren und nicht um zu lesen. Gut. Deswegen, ja. Ja gut, dann sind sie halt zur Hälfte nicht so toll. Dann haben sie da ein ganz nettes Paradigma gemacht bei dem Stream. Da kann ich nach links wischen und komme in den anderen Stream, nämlich in den Incoming und nach rechts wischen, dann komme ich in den Nearby-Stream. Ja, so wie das auch auf der Web-App ist. Finde ich super, dieses nach links wischen, nach rechts wischen. Ich hätte da bloß gern meine Circles, meine verschiedenen Circles-Streams und nicht Incoming und Nearby, was ich kaum brauche. Geht mir auch so. Ich könnte jetzt weitermachen, will jemand von euch? Nee, mach weiter. Also das nächste ist zum Beispiel, ich gehe ein bisschen tiefer in die App rein, ja, schau mir einen Post an und will eine Hierarchie zurückgehen. Mhm. Dann ist der Zurückgehen-Button links, Button links, Button links, bis ich wieder zurück auf den Homescreen will. Dann ist der Button plötzlich rechts, wo ich zurückgehen muss. Ja. Ich habe gesehen, du hast ja jetzt gerade... Bei welchem? Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was man genau machen muss. Ich irgendwelche Huddle oder dann, warum ist Huddle eigentlich bloß in der App und nicht... Huddle ist so ein Mobilfunktelefon-Feature. Ich weiß auch nicht, warum. Das hat dieser Gruppenchat, den gibt es momentan nur auf Mobiltelefonen. Also das scheint ganz interessant von Android rüber gerettet worden zu sein, dieses Schema Buttons an einer bestimmten Position zu haben, aber sie verändern willkürlich ihre Funktionen. Überhaupt fühlt sich diese App total androidig an. Ja. Also bei Notification war es. Ja, okay. Auch so Sachen, dass zum Beispiel animierte GIFs nicht funktionieren. Das ist halt wie so. Kriegt man das eigentlich hin? Ja, eben, wie kriegt man das eigentlich hin? Also haben die dann einen Android-Emulator oder was zum Teufel? Wenn man nicht das HTML anzeigt, dann kriegt man das immer hin, dass animierte GIFs nicht funktionieren, auch auf iOS. Ja, aber es würde doch gehen. Ja, weiß ich nicht. Naja. Ich find's insgesamt, es fühlt sich Android an. Man kann auch irgendwie so, man kann Notifications nicht wischen zum gelesen markieren, sondern muss die immer reinklicken, damit die weggehen. Wenn man dann oder halt auf dann sind alle. Also ja. Ich benutze sie dafür, die Notifications anzugucken. Ja. Was ist neu reingekommen? Und da ist sie völlig in Ordnung. Ja, Fotos halt, Fotos hochladen. Das ist so mein Anwendungsfall für die App. Der einzige. Nicht ganz so gut, wie man es erhofft hätte, leider. Ja, das kann man, glaube ich, unterstreichen. Ja, auch so dieses im Homescreen so eine Übersicht machen von so Zeug, das ist doch scheiße. Das war bei Facebook schon scheiße. Ja. Das ist jetzt bei Google nicht besser. Ja. Tja, soweit zu diesem Ding. Nicht unbedingt eine Empfehlung, aber es kostet nichts. Und wenn ihr bei Google Plus seid, vielleicht hilft es euch ja was. Dann habe ich kurz eine Geschichte zum Qualitätsjournalismus und wie sich das so, wie schwer das doch ist, im Internet Geschichten zu verifizieren oder auch nicht. Es ging jetzt durch die Presse, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da gab es diese Geschichte mit in China gibt es irgendwie so komplett gefakte Apple Stores. Die ging irgendwie durch jedes Apple-Blog und bei Daring Fireball war das auch. Irgendwie Kuming ist es, glaube ich, hat eine Bloggerin einen Store gefunden mit großem Apple-Symbol drauf und irgendwie auch Leute, glücklichen Menschen mit blauen Hemden mit Apple-Symbol und die Inneneinrichtung war halt genauso wie in einem Apple-Store. Und hat er dann drüber geblockt, dass es da von den Läden 2, 3 gibt und die irgendwie alle außen dran auch dann Apple Store stehen haben oder Apple Stör teilweise sogar auch, also falsch geschrieben. Späten. Und dass das halt irgendwie komplett einfach nur ein Fake und ein Rip-Off sei. Hat dann irgendwie jeder voneinander abgeschrieben, ohne es großartig zu verifizieren. Dann gab es kurzfristig einen Blogpost von Plus war das, glaube ich. Auf Plus hat Sascha Pallenberg von diesem Netbook-Blog, ich weiß gar nicht mehr, was genau das ist. Auf jeden Fall, wurscht. Der hat auf jeden Fall diesen Plus-Post dann geschrieben mit, ja, nee, das ist ein autorisierter Händler und das ist alles gar nicht so lustig und das ist normal und das hat alles seine Richtigkeit. Mhm. Und dann wurde das halt irgendwie verbreitet und gesagt so, haha, hier stimmt ja gar nicht und irgendwie ihr seid alle eine Ente aufgesetzt und voneinander abgeschrieben. Dann wurde das voneinander abgeschrieben. Woraufhin dann diese Kommentare langsam durchdiffundiert sind zu dem Originalblog und die Bloggerin dann eben gepostet hat, ja nee, hier die Daily Mail war es, glaube ich, hat mal bei Apple nachgefragt und das ist in der Tat alles Rip-Off und Fake und die Originalgeschichte stimmt ja doch. Ja. Also dieser Zyklus mit sind Fake, sind doch nicht Fake, sind aber doch Fake. Fand ich extrem lustig. Ich habe das so am Rande mitgekriegt, aber man konnte es gut aussitzen. Mhm. Ja, kann man sowas immer, ja. Na, aber, ja gut, ich weiß nicht, das waren ein paar Stunden oder so? Ja, das hatte ich jetzt schon über 1, 2 Tage gezogen. Ja, okay. Also ich habe das alle 3 Phasen irgendwie so mitgekriegt, aber immer bloß das Twitter-Äquivalent dazu gelesen. Ja, genau. Und war jetzt am Ende aber total verwirrt, als du das reingeschrieben hast, dass du darüber reden willst, weil ich nicht wusste, war es jetzt fake oder war es nicht fake. Ja, also so führt das Internet halt auch dazu, dass man weniger weiß als vorher. Ich fand's amüsant, so zu sehen, so wie immer, wie man sich gegenseitig immer bezichtigt, doch einfach nur dumm abzuschreiben und keine Ahnung zu haben. Ach, ja. Nun ja. Dann haben wir noch kurz ein nicht ganz so erfreuliches Thema. Und zwar, es geht um Aaron Schwartz. Den kennt vielleicht der eine oder andere. Der hat mit 14, glaube ich, den RSS-Spec mitgeschrieben. RSS 1.0. Und also von der RSS 1.0-Schiene weg. Hat dann an RDF auch mitgearbeitet, hat an diversen Python-Projekten irgendwie mitgearbeitet. Ist so ein Hacker, den man irgendwie also ein Softwareentwickler, den man aus mehreren Projekten heraus kennt. Und der ist auch dafür bekannt, dass er öfter mal so große Datensets irgendwie befreit. Und jetzt hat sich Aaron irgendwie gedacht, er macht sich einen Gastaccount beim MIT unter pseudonymem Namen und lädt da mal ein wissenschaftliches Publikationsarchiv runter mit einem Python-Script, indem er da halt durchspidert und die ganzen PDFs runterlädt. Und hatte dann wahrscheinlich vor, das irgendwie zu veröffentlichen. Ich sag, hatte wahrscheinlich vor, weil man hat ihn dabei ertappt. Man kann in der Anklageschrift dann auch nachlesen, dass sie erst seine IP gesperrt haben, hat sich eine neue IP besorgt, hat sein Skript angepasst, dann haben sie ihm seine Mac gesperrt, dann hat er seine Mac gespooft und dann und so weiter und so fort. Ja, also alles im Prinzip harmlose Kindereien, in Anführungszeichen, die halt darauf auszielten, irgendwie PDFs runterzuladen aus diesem JSTOR-Archiv. Das ist so ein Anbieter, der eben diese Dinger verkauft und Zugänge dazu an Unis verkauft. Und rausgelaufen ist das Ganze jetzt auf, dass Aaron Schwartz verklagt wird. Und zwar wegen Wire Fraud, Computer Fraud und irgendwie noch 4, 5 anderen total irrwitzigen Anklagepunkten. Recklessly damaging. Recklessly damaging und irgendwie so wird darüber berichtet, als wäre das groß ein Hack gewesen, was er da gemacht hätte. Und er hat sich eigentlich einfach nur hingesetzt, seine IP irgendwie einmal geändert, seine Mac einmal geändert und ein Skript geschrieben, das PDFs runterlädt. Und das ist jetzt schon ein Hacking-Offense, der einen vor Gericht bringt. Ja, die Clone Wars haben begonnen. Also, ja, ich meine, das sind jetzt tatsächlich die Kämpfe, die jetzt ausgefochten werden. Wie weit darf man gehen? Und es ist auch wichtig, dass wir die jetzt mal ausfechten. Ja. Das Blöde ist halt, dass da Leute dabei auf der Strecke bleiben. Und, ja, die gehen dann nachher zu Facebook. Naja, nee, ich will jetzt nicht mit Hotshots gleichsetzen, weil es eine andere Ecke, aber es ist auf alle Fälle ja unangenehm, aber diese Art von Anschuldigung, irgendjemand muss zum ersten Mal so ausgesetzt sein. Leider. So, ich finde es halt bitter, dass im Wesentlichen er verklagt wird dafür, dass er gegen Terms of Services verstoßen hat. Ja. Und zwar dann nicht irgendwie das als Strafbestand, sondern eben Wire Fraud und Internetgedöns und recklessly damaging a computer und was nicht alles. Und da ist halt schon also von jetzt draufguckender Perspektive halt spannend, ob das jetzt von Vorteil oder von Nachteil ist. Ja. Also von Vorteil könnte es sein, weil das alles natürlich ein hirnrissiger Anschuldigen ist an der Stelle und vielleicht erkennen das die entsprechenden Gerichtsverfahren dann auch an. Mal dann sehen. Das wäre super, ja, weil dann hätte man mal diesen Drohhammer von Anklage dann mal weg. Ja. Oder es ist halt von Nachteil, weil da ein paar Sachen dann halten und irgendwie Webseiten benutzen auf einmal zum Straftatbestand wird. Ja, ich finde es halt bitter, weil er hat ja noch nichts gemacht eigentlich. Er hatte nur PDFs runtergeladen zu dem Zeitpunkt. Er hatte ja noch nicht weiter veröffentlicht oder so, wo man dann sagen könnte, hier könnte man vielleicht wegen Intellectual Property klagen. Ja, aber so, er hat eigentlich nur so gegen die Terms of Services dahingehend verschossen, dass er einen Spider geschrieben hat, der PDFs runterlädt. Ja, und was ja regelmäßig jetzt bei anderen Diensten auch passiert. Ja, und das reicht halt jetzt für Wire Fraud. Ja, also. Ja, da gibt es eine Eskalierung. Ich sehe da halt hauptsächlich das Problem, dass wir tolle Internet-Community ein bisschen abgestumpft sind mittlerweile. Ja. Und halt so alles geschehen lassen und ja, da ist halt so ein Aufreger und da ist so ein Aufreger, aber ich sehe halt wenig, was gemacht wird, um die Probleme, die sich gar nicht verändert haben in den letzten 2, 3 Jahren, mal anzupacken. Weil das sind so viele offene Fragen. Ich meine, gerade in dem Fall, da ging es ja auch darum, wie frei dürfen diese Dokumente sein, selbst wenn es gar nicht dazu gekommen ist, dass die Frage dann gestellt wurde im Endeffekt. Wir müssen da irgendwie durch und dann wird es wahrscheinlich solche Fälle geben, wo die Absurdität klar wird. Oder auch nicht. Ich meine, Softwarepatente in den USA gibt es jetzt auch schon so lang, ohne dass sich wirklich jemand drüber aufregt. Ja, da gibt es ja ein nerviges Status-Update eigentlich, was Softwarepatente angeht. Das ist so noch jemand hat durch die Gegend eine Klagewelle gestartet. Ja, ja, irgendwie die Co-Tool oder so heißt es. Co-Tool oder so heißen sie, ja. Und auch irgendwie die Icon Factory ist auch wieder betroffen. Das ist nicht schön. Ja, weil die haben Patent auf Twitter, Clients, glaube ich. Genau, sowas in die Richtung. Ja. Es ist tragisch. Also da passiert gerade ein bisschen der Scheißehaufen, der durch die Gegend geworfen wird. Ob viel passieren wird, weiß ich nicht. Also die, die Leute, die wir kennen, die betroffen sind, für die ist es halt echt, die schlafen halt nicht mehr gut. Ja, und das ist halt das Ding. Die große Masse ist halt zwar betroffen eigentlich von solchen Sachen, aber sie merkt es noch nicht. Hm. Ja. Wie kriegt man das hin? Indem man einen Tiefbahnhof baut? Also ich würde mal in Zweifel ziehen, ob das was geholfen hat. Ja, ich weiß es nicht, aber es ist halt schade, weil da liegt so viel im Argen, und wenn du es so in kleinen Schritten kaputt machst und dann eben jetzt, wenn jetzt ein Urteil kommen würde, was negativ ist, dann kann es in Zukunft natürlich noch schärfer und blöder kommen, gerade wenn es aus den USA kommt, weil das betrifft uns halt durch die Handelsabkommen und so weiter dann auch irgendwann. Hm. Ja. Naja. Schauen wir mal. Wir haben noch eine Freizeitspaß- und Spielempfehlung. Ja. Dann haben wir es auch schon wieder. Genau, und zwar von mir. Ich habe ja letztes Mal mit Ascension gewedelt und damit, dass irgendwie die einen Bug hatten, weil ich 80 Game Center-Freunde hatte und das nicht ging. Mehr als 80. Und die haben das Update rausgebracht. Dann geht's, aber ich kann immer noch keine Leute einladen. Also mehr als 80 Freunde sind nach wie vor ein Problem. Und es ist auch ein bisschen hakelig, aber es geht jetzt grundsätzlich mal. Ja, also du kannst halt gegen Online-Leute spielen, aber nicht die Freunde. Wir hatten ja kurz das Gespräch darüber, so was ist echt der Unterschied jetzt zwischen Magic und so einem Spiel. Und was auch noch rausgekommen ist vor kurzem, ist ein Spiel, das so noch mehr Middle Ground zwischen Magic und so einem Spiel ist. Aber eigentlich mehr Magic ist als heißt das andere. Das heißt Card Combat und es ist so ein Kartenlegespiel, wo man selber verschiedene Karten von verschiedenen Elementen hat, die spielen kann, in der Mitte eine Reihe hat, wo man dann im Endeffekt eben Monster hat, die gegeneinander kämpfen. Mhm. Und wenn in der Reihe, so wenn man gegenüberliegende Karten hat, kämpfen die gegeneinander. Wenn keiner im Weg ist, geht es auf den Spieler durch und man muss im Endeffekt den Spieler besiegen. Da ist eher so die Verbindung zu Magic da, dass du im Endeffekt ja nur den Spieler seine Lebenspunkte alle nehmen willst. Hat aber nicht diese nervige Geschichte von Deckbuilding wie bei Magic, also dass du wirklich dir lange überlegst und sammelst, welche Karten denn du so haben willst, sondern du kriegst einfach von jeder deiner Sorte vier Karten und wenn du mehr hast als vier zur Auswahl, dann gibt es eine zufällige Auswahl, so also ein bisschen zufällige Auswahl. Da ist jeder Kampf ein bisschen anders und man muss ein bisschen mit der Situation umgehen lernen. Hat einen tollen Singlespieler, ist dann erstmal umsonst die ersten fünf Spiele in der Singleplayer-Kampagne. Da kann man einfach mal reinschnuppern, ob es einen interessiert. Ist toll gemacht, ist Universal für iPhone und iPad. Hat auch eine Multiplayer-Variante, diesmal wieder eine andere, nämlich über OpenFaint. Also das ist auch mal ein spannendes Erlebnis. Ich habe meinen OpenFaint-Account bisher komplett brach liegen lassen und hatte auch nicht mehr die Chance, also hatte die nicht mal mehr alle Accounts verbunden. Also ich hatte auf unterschiedlichen Geräten unterschiedliche Accounts und OpenFaint macht mich sowieso wahnsinnig. Aber für den Zweck habe ich jetzt dann doch mal konsolidiert und irgendwie mit Twitter verbunden und jetzt habe ich da auch 500 Freunde. Weiß ich nicht genau, was da passiert. Auf alle Fälle kann man dann online spielen, turn-based immer, und auch, wenn man drin bleibt, live. Also es ist auch gut gemacht. Funktioniert. Ich finde es im Verhältnis zu Ascension von der App her besser. Ein bisschen besser gemacht, weil es von der Art und Weise, wie es auf dem iPhone funktioniert, einfach besser angeordnet ist. Das heißt, auf dem iPhone hast du alle Karten erreichbar, so mit einem Tab ist alles groß genug und du kannst alle Informationen gut lesen. Und in Ascension ist die iPhone-App schon sehr, sehr, sehr fummelig. Also man kann es auf dem iPhone spielen, Ascension, aber ich selber würde es nicht tun. Ja. Also ich habe mal kurz reingeguckt und ich fand also das, was ich gesehen habe, eigentlich sehr schön, dass sie eigentlich ein Brettspiel genommen haben und aber überlegt haben, was wäre jetzt bei einem Brettspiel nervig? Und das packen wir jetzt trotzdem rein, weil auf dem iPhone geht's ja. Also da ist super viel Punktegerechnerei und so weiter, die auf dem Brettspiel zwar simulierbar wäre, aber da würdest du, glaube ich, gleich aufgeben. Das haben sie mit reingenommen. Und dann eben auch mitgedacht, okay, wie designe ich das Spiel so, dass es auf dem iPhone eben noch spielbar ist? ich habe eben 5 Slots, wo ich Karten hinsetzen kann. Das ist gerade das, was ich mit dem Daumen noch antippen kann. Also das ist mal gut gedacht, wie kann ich ein Brettspiel auch auf ein Mobile-Device bringen und eben das Spiel so anpassen, dass eben das auch noch einen Mehrwert hat. Ja, fand ich ganz schön. Ja, genau. Also in dem Fall ist es ja auch keine Umsetzung von einem realen Kartenspiel, sondern es tut nur so, als wäre es eins. Ja, und das sieht man eben an den Dingen, die du gemeint hast. Also es gibt halt viele Karten, die Karten verändern und dann sind die einfach verändert. Ja, dann musst du nicht irgendwie nervig dir merken, was Sache ist, ja, sondern die Werte ändern sich einfach auf den Karten und das ist alles okay, ja. Und die Information ist schön so zusammengepackt, dass es trotz der Menge noch gut überblickbar ist und so Geschichten. Also wirklich, ja, also von meinen Begriffen eine Empfehlung. Umsonst kann man reingucken, wenn man dann spielen will, komplett durchspielen will, zahlt man entweder 1 Euro, also die 79 Cent für jeden dieser Magier. Man kann 4 verschiedene Magier spielen, die dann ein bisschen andere Zusatzkarten haben, aber grundsätzlich die gleichen Karten. Oder man zahlt einmal 2,39, wenn man die alle auf einmal haben will. Oder man zahlt die 8 Euro Cheatersteuer. Da hat man dann gleich alle Karten freigespielt. Man muss normalerweise die Kampagne komplett durchspielen, bevor man praktisch alle Karten zur Verfügung hat fürs Online-Spiel. Was ein bisschen komisch ist, weil du halt im Online-Spiel, wenn du nicht durchgespielt hast, schlechtere Voraussetzungen hast als andere. Ja, also das ist so ein bisschen komisch. Aber an sich finde ich echt eine super Umsetzung, wirklich sauber gemacht. Auf alle Fälle mal angucken, wenn euch so eine Art von Spiel interessiert. Und auch nach wie vor Ascension ist gut, ist eine andere Art von Spiel einfach. Ja. Also die technische Umsetzung ist bei Card Combat besser als bei Ascension, aber bei Ascension ist es gerade so gut genug. Ja. Mhm. So. Genau. Schön. Dann hätten wir es für die Woche. So ist ein bisschen länger wieder mal geworden. Dann gleichen wir die letzte Woche aus. Und der Rausschmeißer muss auch nicht so wahnsinnig lang sein dieses Mal. Ich höre den ja immer nicht. Ich habe mir sagen lassen, ab und zu ist das gar nicht schlecht. Ja, ja. Ich lade mir deswegen den Podcast. Siehst du mal. Naja, also dieses Mal gibt es keine 11 Minuten Smooth Jazz Version von Jankat, sondern was anderes. Und damit verbleiben wir bis nächste Woche. Ja, wahrscheinlich mit mehr Laien noch. Oder, ich habe ja wirklich in der Vorschau machen. Ich habe so ein Android-Tablet gehabt. Ja? Nächste Woche, ganz tolles Spezialthema. Dominik guckt sich ein Android-Tablet an mit Tonicam drauf. Hat er wahrscheinlich schon wieder zurückgegeben vorher, aber er hat zumindest es angeguckt. Ja. Ja. Genau. Insofern können wir gleich die Fehler der nächsten Folge berichtigen. Genau. Ja. Könnt ihr dem schon mal entgegenfiebern und bis dahin sagen wir Winke, Winke. Tschüss. Baba. People of the first world, yeah. We got a first world problem. My fridge is so full I have to reach way back, and my sports car doesn't even have an audio jack. My laptop's battery is low, but the charger's over there. I can never find the right lid for my Tupperware. I woke up at noon. Do I eat breakfast or lunch? I don't like organic milk, and we don't have fruit punch. My neighbors put a password on their high-speed Wi-Fi, and the freezer makes my ice cream hard to scoop. Why try? My hot water ran out in the shower, which sucks because I was only in there for half hour. The other side of my pillow is not much cooler. There's no measure for inches or feet on this ruler. Something just beeped and I don't know what it was. Was it my Roomba, convection oven, or just Google Buzz? There's some cereal left, but not enough to make a bowl. I hate replacing batteries on my Wii remote control. People keep texting me when I'm playing Tiny Wings. My cleaning lady's vacuuming, I can't hear anything. I didn't read Shake Well, now I feel like I missed out. And when I opened my birthday card, no money fell out. I meant to turn on the light, but it was the disposal. My Vespa's in the shop now, how can I be mobile? Netflix is suggesting things I've already seen, and my suit is too fancy for the washing machine. There's a pebble in my shoe, I have to stop and shake it. I have to add water to this cupcake mix, then bake it. My pillow's too soft and I have too many sheets. And what the heck do I do with all these Starbucks receipts? Poor guy. My walk-in closet door is kinda hard to close, and my private school teacher calls my rap songs pros. My fridge doesn't have a touchscreen, first world issue. Killed a spider with a dollar cause I didn't have a tissue. We got these first world problems.